schon Zeit ist Choras. Kein Zögern mehr in unseren Bann. Kein Zögern mehr in unseren Bann. Kein Zögern mehr in unseren Bann. Willst du ewig Ketzer sein? Sichere den Platz und reih dich ein. Was sind die Fäden? Was ist, was hinter allem ist? Selbstverliebtheit, Gier nach Macht. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Selbstzweck, außer Korn als Ziel. Selbstzweck, außer Korn als Ziel. Erzähl dir,